drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht. Eins, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, neun, zehn, schlafen gehen.